solamente vives, solamente vives una vez. Tú tienes que vivir tu vida, ya no sufras más. Tú tienes que dejar los problemas atrás. ¡Ay, felicidad, felicidad! Lo que necesitas. ¡Ay, felicidad! 14 Jahre ist Melodie nicht nur körperlich schon sehr weit entwickelt. Auch im Biologiestudium sind die Professoren von ihr begeistert. Neben der Uni jobbt sie gelegentlich als Model für Hobbyfotografen. Model noch nicht verdient. Ihr Erspartes steckte die Pariserin in den Führerschein. Die Prüfung hat sie gerade bestanden. Es ist also wieder was los auf den Straßen von Paris. We'll be right back. I'm gonna go. crazy rape. Someone is brutally violated. 250 times a day someone is murdered. Someone's life is taken in America. This is America. This is America. And

America. phony blare. We'll be right back.